ein schöner Land, wohl unter Linden, wo zur Abendzeit man sich vor seine offene Türe setzt und sich nur freut, dass drüben jetzt derselbe Mond aufgeht und dass ein frischer Wind herüberweht. Da bin ich zu Hause, da bin ich zu Hause, wo man dieses Lied versteht. Wo man den großen Wagen, der am Himmel zieht, noch sieht und nicht nur den, der protzig vor dem eigenen Hause steht. Wo man sein Land ganz still am Abend schätzt, nicht morgens schon vom Abendlande schwätzt. Da bin ich zu Hause, da bin ich zu Hause, wo man sich beim Trinken setzt. Wo eine Sichel nur im Kornfeld rauscht, zur Abendstund die Nachbarn ohne Hammer miteinander reden und wo nur die Nachtigall am Bach leis klagt, das Jagdhorn schallt, nur wenn man Tiere jagt. Da bin ich zu Hause, da bin ich zu Hause, da, wo man zu lachen wagt. Nun sogenannte Brüder, Schwestern, eine gute Nacht. Ich wünsche euch und mir, dass über uns kein Büttel wacht. Und wenn der Mond, er ist nur halb zu sehen, nicht braun noch schwarz, nicht blau kariert ist, sondern rot, doch rund und schön, dann sind wir zu Hause, dann sind wir zu Hause, dann. Doch wann wird das geschehen? Dann sind wir zu Hause, dann sind wir zu Hause, dann. Doch wann wird das geschehen?